Oden, drittes Buch, 19-24. Von Epoden und Oden. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Epoden und Oden von Horaz. Übersetzt von Johann Heinrich Voss. Oden, drittes Buch, 19-24. 19. An Telephus. Wie viel Raum von dem Inachus Kodrus trenne, der kühn starb für das Vaterland. Auch von Aeacus meldest du und von Kämpfen um Tros heilige Burg gekämpft. Welcher Wert uns ein Schierfass, Eintausch, und wer mit Glut Wasser uns mäßige, in wes Haus und zu welcher Stund ich belignischen Frost bändige, schweigest du. Eingeschenkt für den neuen Mond, eingeschenkt für die Nacht. Knabe, mir eingeschenkt für den Augur Muräna rasch. Drei der Nippchen, auch neun, schöpft man bequem zum Trunk, wer die neun Pieriden liebt. Dreimal drei im Pokal nimmt der begeisterte Seher. Drei nur vergönnt, nicht mehr anzurühren, vor Zank bange die Grazie. Hold im nackenden Schwesterrein, wild zu schwärmen behagt. Was berezyntische Feiertibie säumt dein Hauch? Was doch hängt die Syring und die Gitarre stumm? Ha, die lässigen Händ am Fest hass ich. Rosen gestreut, höre den rasenden Lärm, der neidische Lykus dort, und die Nachbarin, nicht Lykus, dem Greis gemäß. Dich, den glänzendes Haar umwallt, dich, dem Hesperus gleich strahlender Telephus, wählt sich Rhode, die bräutlich blüht. Ich in dauernder Glut brenne für Glycera. 20. An Pyrrhus. Schaust du nicht, mit welcher Gefahr, o Pyrrhus, du die Brut anrührst der Getuler Löwin? Bald hernach wirst schrecklichen Kampf du zaghaft fliehen, o Räuber. Wann sie durch vorstehende Jünglingsscharen dringt, den anmutsvollen Nearchus heischend. Harter Streit, ob dir sich erbiet, ob jener Beute des Sieges. Unterdes, weil du die geschwinden Pfeile holst und sie androhende Zähne wetzet, hat des Wettkampfs Richter gestellt den bloßen Fuß auf die Palme, saget man, und frischt in gelindem Anwehn sich von Balsam Locken umwallt die Schulter. Schön wie Nireus und der vom sprudelreichen Ida geraubt ward. 21. An seinen Weinkrug. Mein Mitgeborner unter dem Manlius, ob Scherz du führest oder ob Grämlichkeit, ob Zank und tolle Lust der Lieb, ob freundlichen Schlaf o du frommer weinkrug von welcher laun auch massiker du bewahrst du wert an gutem tage geholt zu sein steig nieder denn corvinus mahnet mildere weine hervorzulangen nicht wird wie sehr dein mund von sokratischen gesprächen triefet jener dich rauh verschmähn oft sagt man ward dem alten cato wärmer in lautrem wein die tugend du zwingst den mehrmal störrischen genius mit sanfter folter ja du entfaltest auch der weisen tiefsinn und geheimnis offen dem scherzenden geist des bacchus du machst durch hoffnung ängstliche seelen stark und leihst des mutes hörner dem darbenden der nicht den zorn des kronenträgers scheuet mit dir noch der söldner rüstung dich soll lyäus und wenn sie froh erscheint dich venus und untrennbare grazien und wacher kerzenschein verlängern bis die gestirne verscheucht der aufgang 22 an diana hoher berg obhut und der hain o jungfrau die geburtsangst leidende frauen dreimal angefleht anhört und dem tod entnimmt dreiförmige göttin schau des landhofs pinie ragt geweiht dir daß am jahrtagsfest sie von mir dem frohen mit des seitwärts drohenden jährigen ebers blute begabt sei 23 an Phidyle wenn du gen himmel flehende hand erhebst bei jungem mondlicht ländliche Phidyle wenn du die laren sühnst mit weihrauch heurige frucht dem blut des ferkels nicht fühlt den pestanhauchenden Afrikus der schwangre Weinstock oder verödenden Mehltau das Feld noch zarter Anwachs Strenge der Luft im gereiften Obstjahr denn was aus Schneehöhn nähret der Algidus geweiht im vielfach mästenden Eichelforst auch was Albaner Triften tragen Farbe des Pontifex Axt ein stattlich Siegsopfer du nicht darfst der Versöhnungen durch vielen Mord untatliches Wollenfies nur Rosmarin den kleinen Göttern drehst du zum Kranz und der Myrte reisig ob auch geschenklos rührt den Altar die Hand kein Opferaufwand sänftiget mehr den Zorn der Hauspenaten als ein wenig heiliges Schrot und ein knisternd Salzkorn. 24. Rüge, reicher als unberühreter Schatz der Araberstämm und was der Inder häuft, magst mit Quadern du ganz umbaun hier das tuskische meer dort das apulische wenn demantene nägel dir hoch am giebel einmal heftete grauser zwang wirst du weder den geist der furcht noch des düsteren tods schlingen das haupt entziehn besser lebt ja der steppenscyth auf dem karren nach brauch führend das wanderhaus besser starrendes getenvolk welchem rings unbegrenzt und ungeteilt das feld freien ceres ertrag verleiht wo nicht über ein jahr acker zu baun gefällt wo den mühebeladnen sein stellvertreter erlöst hoffend ein gleiches los dort am mutterverwaiseten stiefsohn übet das weib zärtlichkeit ohne schuld keine gattin mit reichem erb herrscht im hause des manns gleißenden buhlen hold reiches erb ist der zeugenden tugend und die den reiz anderer männer flieht keuschheit ewigem bunde treu und das fehl unerhört oder der lohn ist tot wer o wer will die frevelnden mord hinweg und die wut heben des bürgerstreits wünscht er vater des reichs genannt dazustehn in erz wag er entzügelter frechheit greuel zu bändigen glanzvoll spätem geschlecht denn o verworfenheit tugendlebender hassen wir die den augen entschwand suchen wir neidischen was der jammernde klageton wenn nicht marter hinweg schneidet die missetat was doch ohne der sitten zuflucht frommt das eitle gesetz wenn der entflammete weltraum weder mit glut umhegt noch die frostige nordgrenze des boreas und am boden erhaschter schnee krämerherzen verscheucht wenn der empörten flut schlau obsiegen die segler wenn die grause mit schmach zeichnende dürftigkeit alles dulden uns heißt und tun und vom steige der hochragenden tugend weicht auf denn zum kapitol empor wohin jubelgeschrei schwärmender meng uns führt auf denn laßt in das nächste meer kleinod edelgestein und o das schnöde gold alles äußersten wehes stoff uns fortschaffen gereut ernstlich die freveltat ausgerottet im ersten keim sei die schnöde begier und der verzärtelte sinn durch rauere übungen umgebildet in zucht roh auf dem rosse hängt kaum des edelen stammes spross und erbangt vor der jagd besser im spiel gewandt sei's im graischen reifenschlag sei's im würfel vielmehr den das gesetz verbeut weil der vater verräterisch seinen freund im gewerb und den gast betrügt und unwürdiger erbe dir geld beschleuniget geld siehe zum übermaß wächst der reichtum empor doch fehlt aller ärmlichen hab immer ich weiß nicht was. Odes 3. Buch 19 bis 24.